Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 80 mit Creedence Clearwater Revival, The Slits, Barbara Carroll, Mimi Fox, Lula Reed, Blossom Deary, Joan Bracken, The Runaways, Bum Bum featuring Tina Bell, Tiny Topsy, Mary Adams, Mickey Champion, Sierra Hull und Gladys Knight and the Pips. Bye. meine kleine Historie über die Norm Whitfield Barrett Strong Komposition I Heard It Through the Grapevine folgt nach diesen drei höchst unterschiedlichen Coverversionen, denn bei allen drei Versionen handelt sich es um solche streng genommen. Tatsächlich wurde das Lied bereits 1966 von Smokey Robinson and the Miracles aufgenommen, aber erst im August 1968 als Albumtrack auf Special Occasion veröffentlicht. Das war dann bereits die dritte Veröffentlichung auf Motown Records von diesem Lied. Die zweite Veröffentlichung des Titels war von Marvin Gaye und das war zugleich chronologisch die zweite Aufnahme im Februar 1967. Framatz Musikalisches Fundbüro eröffnete aber mit Gladys Knight and the Pips und ihrer Aufnahme vom Juni 1967, das heißt der dritten Version chronologisch gesehen, die aber als erste im Herbst 1967 auf Motown herauskam und zum Hit wurde. Übrigens genauso wie die Single von Marvin Gaye, die dann 13 Monate später das Licht der Plattenläden erblickte. Auf Gladys Knight and the Pips folgte dann CCR mit einer editierten Aufnahme ihrer ursprünglich als 11-Minuten-Version auf dem Album Cosmos Factory von 1970. CCR und die Motown-Künstler waren grob gesehen Zeitgenossen, während die Slits, die als dritte Band folgte, nicht nur geografisch von woanders kamen, nämlich London, England, beziehungsweise die Sängerin Ari Up kam sogar aus Bayern in der Bundesrepublik, wo sie 1962 zur Welt kam und aufwuchs. Diese Version von 1979 klang dann doch schon ein Stück anders als Soul oder Rock der Jahre 67 bis 70. Auf Norman Whitfield und Barrett Strong, den Komponisten von I Heard It Through the Grapevine, folgt die Bebop-Pianistin und Sängerin Barbara Carroll. Sie wurde 1925 als Barbara Carroll Coppersmith in Massachusetts geboren und als Musikerin von 1947 bis zu ihrem Tod mit 92 war sie bis zum Schluss aktiv. Ihre ersten Trios waren in der Besetzung Piano, Bass und Gitarre. Seit den 50er Jahren ersetzte sie die Gitarre aber durch ein Schlagzeug. Mit so einer Besetzung spielte sie Ende der 50er Jahre den Titel The Black Cat ein. Den hören wir gleich. Danach kommt die Gitarristin Mimi Fox, auch aus den USA, Jahrgang 1956, seit den späten 70er-Jahren auf der Jazzszene in den USA aktiv, als Bandleader, Sidewoman und Gitarrenlehrerin. Ihr Mentor war kein geringerer als Joe Pass, auch ein sehr bekannter Gitarrist, aber das ist nicht alles. Sie spielte mit älteren Gitarrenkollegen wie Kenny Burrell, Charlie Bird und Jim Hall, alle so in etwa im Alter von Joe Pass. Ich habe mal das Stück Cherokee ausgesucht, 2003 aufgenommen. In vergangenen Sendungen war diese Komposition schon öfters mal von mir präsentiert worden, unter anderem von Charlie Barnett über Charlie Parker bis hin zu den Gitarristen Gene Bertuccini und Kenny Poole. Thank you. Jetzt hören wir drei Lieder von oder drei Aufnahmen von Lula Reed, Jahrgang 1926. Die fangen mit ihrem Debüt an, 1951, I Drown in My Own Tears, aufgenommen für King Records in Cincinnati, Ohio. In dem Staat wurde sie übrigens auch geboren. Auf Anhieb erreichte sie Platz 5 der Rhythm and Blues Hitparade. 1956 spielte Ray Charles das Lied I'll Drown in My Own Tears nochmals ein und wiederum wurde es ein Hit. Ab 1962 veröffentlichte Lula Reed auf Tangerine, der von Ray Charles gegründeten Plattenfirma. Von diesem Label hören wir dann Take Your Time, eine ihrer letzten Veröffentlichungen 1967, dem Jahr, in dem sie dem Musikgeschäft endgültig den Rücken kehrte. Zwischen I'll Drown in My Own Tears, ihrem Debüt 1951, und der 67er Aufnahme hören wir dann What Makes Your Heart So Cold von 1961. Die Begleitband war Sonny Thompson mit Freddie King an der Gitarre, aufgenommen für Federal, einem Unterlabel von King Records. Also ich muss sagen, von Jahr zu Jahr gefiel mir der Gesang von Lula Reed immer besser. Schade, dass sie nicht weitergemacht hat. So much since you've been gone, I almost drowned in my own tears. I sit and cry just like a child. My pouring tears are running wild. If you don't say cold. make you so cold. I wanna know, oh, oh, what make you so cold. I wanna know, oh, oh, what make you so cold. Die Künstlerin war ein Jahr älter als Lula Reed und lebte ein Jahr länger als sie, also von 1924 bis 2009, aber ihre Karriere kam nie ganz zum Stillstand, im Gegensatz zu Lula Reed. Beide fingen so 1951-52 an. Am Piano und als Sängerin hören wir gleich Blossom Dearie zusammen mit dem Gitarristen Herb Ellis, dem Bassisten Ray Brown und Joe Jones am Schlagzeug. Das Stück Everything I've Got spielen, das war 1957. Darauf folgt dann eine weitere Jazzpianistin, Joan Bracken. Das war dann schon fast eine Generation später, 14 Jahre jünger, 1938 geboren, und 14 Jahre im Jazz zu dieser Zeit sind manchmal bedeutend mit verschiedenen Universen. Früher war das jedenfalls so zwischen 1920 und 80. Joan Bracken spielte mit Al Foster an den Drums und Cecil McBee am Bass Thinking of You ein. Das war 1985. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holes, I've mastered a few. But everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But at night we'll sleep and sleep, sleep and sleep and sleep and sleep, sleep and sleep, sleep and sleep. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, but everything I've got, ooh, it's not a lot, but everything I've got belongs to you. Thank you. zweimal Rockmusik der etwas härteren Gangart, jedenfalls für die jeweils damalige Zeit. The Runaways waren eine All-Female-Rockband aus L.A., Kalifornien, die zwischen 1975 und 1979 existierten. Und ein Mitglied dieser Band war mal Joan Jett gewesen. 1976 brachte die Band Is It Day or Night? Danach hören wir die aus Seattle, Washington stammende Tina Bell mit ihrer Band Bam Bam. Angeblich The Godmother and Queen of Grunge war laut diversen Musikjournalisten ihrer Zeit natürlich voraus. Das kann man so sehen, muss es aber nicht. Wieder so ein Fall, wo das menschliche Schicksal einer Künstlerin zu Ungunsten ihrer Musik in den Vordergrund gezogen oder geschoben wurde. Frau Schwarz in einer von weißen männlichen Musikern dominierten Szene Grunge. Ja, damit lässt sich dann leicht etwas basteln, was in jetzigen Zeitgeist entgegenkommt. Ob das dann aber in den 80ern und 90ern annähernd so war, ist für Nichtkenner dieser Szene schwer zu beurteilen. Mein Vertrauen in Musikjournalisten ist jedenfalls begrenzt. Wir hören Bam Bam 1984 mit Tina Bell an den Vocals und It Stinks. Was ripped from their throats. Street crime hustlers. Es kommen jetzt gleich noch einmal drei afroamerikanische Sängerinnen, allerdings aus den 50er und 60er Jahren. Vermutlich führten die ebenfalls interessante Leben, aber je weiter Geschehnisse zurückliegen, desto schwieriger ist es, an Informationen heranzukommen. Heute leben wir ja im Informationszeitalter. Ob wir wirklich besser informiert sind, steht aber auf einem anderen Blatt. Tiny Topsy war eine gute Sängerin, leider war ihr Songmaterial meist durchschnittlich. Miss You So von 1957 ist ein gutes Beispiel dafür. Danach Mary Adams, die war in den 50er Jahren Teil der Johnny Otis Revue bei der Gesangsgruppe The Three Tones of Joy. Wir hören sie Mitte der 60er Jahre mit That's the Way to Get Along. Das Label Encore Artists scheint nur diese eine Single veröffentlicht zu haben. Ich konnte jedenfalls nichts dazu im World Wide Web finden. So viel zum Informationszeitalter. Was nicht im WWW existiert, hat deshalb natürlich auch so nie existiert. Ironie off oder Sarkasmus off. Mickey Champion, Jahrgang 1925, war mit dem Rhythm and Blues Schlagzeuger und Sänger Roy Milton bis zu dessen Tod 1983 verheiratet. Sie tourte und nahm in den 50er Jahren einige Platten auf, bis sie sich dann dem Familienleben zuwenden wollte, sollte oder musste. Keine Ahnung, was von den drei Sachen der Fall war. Wir hören von 1955 vom Duotone-Label I'm a Woman. You got, under Sierra Hull wurde 1991 in Tennessee geboren und war mit 11 Jahren durch die 20 Jahre ältere Bluegrass-Sängerin, Fiedlerin und Mandolinistin Alison Krauss gefördert worden. Alison Krauss hatte schon immer über ihren stilistischen Tellerrand hinausgeblickt, sonst hätte sie wohl nie mit dem Gitarristen und Sänger James Blood Ulmer zusammenarbeiten können. Ich nehme an, dass konnte sie Sierra Hull weitervermitteln. Wir hören jetzt zum Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro Sierra Hull als Solomandolinistin aus dem Jahre 2020 mit Stranded. Das war Frank Matthias und wie gesagt, Framats musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und nun viel Spaß mit Sierra Hull und Stranded.